Book 2 96 96 96 Kata sambung 3 Konjunktionen 3 Konjunktionen 3 Saya bangun ketika Jam Weckernya berbunyi. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Saya lelah ketika saya harus belajar. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Saya berhenti bekerja kalau saya berumur 60 tahun. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Kapan Anda menelpon? Wann rufen Sie an? Wann rufen Sie an? Segera. Bila saya punya waktu. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Dia menelpon segera ketika dia punya sedikit waktu. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Berapa lama Anda akan bekerja? Wie lange werden Sie arbeiten? Wie lange werden Sie arbeiten? Saya akan bekerja selama saya bisa. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Saya akan bekerja selama saya sehat. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Dia lebih memilih berbaring di tempat tidur daripada bekerja. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Dia lebih memilih membaca koran daripada memasak. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Dia lebih memilih duduk di bar daripada pulang ke rumah. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Sejauh yang saya tahu, dia tinggal di sini. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Sejauh yang saya tahu, istrinya sakit. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Sejauh yang saya tahu, dia pengangguran. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Saya ketiduran. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Saya ketinggalan bis. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Saya tersesat. Kalau tidak,